Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Hier ist der Sunday Service. Heute gibt es neue Töne aus dem Hause Fat Cat Records mit einer Band namens Gently Friendly. Außerdem Aufputschmittel für die Indie-Kids mit The Fresh and Onlys und The Pains of Being Pure at Heart. Außerdem Lo-Fi-Sounds mit Gutted by Voices, der harteste Indie-Band, hardest working Indie-Band sozusagen of the world. Außerdem endlich dabei und nicht auf dem Plattenteller zu Hause liegen gelassen, das Album, das neue von Ray LaMontagne und noch viel, viel weiteres Neues hier in dieser Sendung. Eben gerade hörten wir Plate. Die sind schon ziemlich lange im Geschäft. Plate alias Andy Turner und Ed Handley, sozusagen die Vorreiter der IDM, der Intelligent Dance Music. Richie Prince heißt das neueste Album von Plate und ihr Track Hawk Moth war gerade eben zu hören. Seit 25 Jahren sind sie dabei, machen als Plate wirklich immer noch ziemlich spannende, ziemlich gute Elektronika, wie man das so nennt heutzutage. Und fast genauso lange im Geschäft ist Dean Wareham, eigentlich sogar fast noch länger, würde ich sagen, hat in den 80er Jahren mit Galaxy 500 eine ganz, ganz tolle Band gegründet. Das ist schon ziemlich lange her natürlich. Hat dann mit Luna und auch mit diversen anderen Konstellationen Musik gemacht. Inzwischen auch seine Memoiren geschrieben und als Filmschauspieler in einem Film mitgespielt und jetzt auch ein Debütalbum veröffentlicht. Einfach nur Dean Wareham betitelt. Das Ganze produziert und aufgenommen von Jim James, glaube ich, heißt er. Ja, genau. Von My Morning Jacket. Und hier kommt Dean Wareham mit seinem Track My Eyes Are Blue. I don't know why my eyes are blue. I only know they're following you. We'll love you in the meantime. We're racing for the clock. We'll love you in the lean time. But how can we lose when we all gone. I don't know what to do. Everything I start and then I quit before I'm through. I don't know why. Eyes Are Blue, das war Dean Wareham, der 87 die Band Galaxy 500 gegründet, mit denen drei hochklassige Alben veröffentlicht, die, sag ich mal, ganz, ganz, ganz weit vorne stehen im Plattenregal. Dann mit seiner Band Luna und auch als Dean and Britta hat er mit seiner Frau Britta Phillips 7 Platten aufgenommen und jetzt das allererste reine Solo-Album von ihm. Auch da wurde er natürlich unterstützt von diversen Freunden, Bekannten, ehemaligen Mitstreitern, nicht mit Damon Krukowski und Naomi Young. Die beiden von Galaxy 500 sind ja irgendwie mit Dean Wareham total zerstritten. Warum, weiß ich nicht. Schade drum eigentlich. Ich würde sonst was für geben für eine Reunion dieser Band, eine neue Platte, Live-Konzerte. Das wäre doch mal wirklich eine ganz, ganz große Geschichte. Dean Wareham, wie gesagt, hier mit seinem selbstbetitelten ersten Solo-Album nach 25 Jahren Music-Business, kann man das gerne auch mal machen. School of Language ist das Projekt von David Brewis. Der kommt aus dem Norden Englands, aus Sunderland. Und wenn er nicht mit seinem Projekt School of Language Musik macht, mehr oder weniger seinem Solo-Output, dann macht er Musik mit seiner Band Field Music oder er produziert seine Buddies von Maximo Park. Als School of Language hat er jetzt mit Old Fears eine neue Platte veröffentlicht. Davon hören wir hier Dress Up. I dress the shade. Only reminds me that I weigh it all. Dress Up, ein Track von School of Language vom neuesten Album Old Fears. Und wie gesagt, hier der Herr dieser Geschichte, das ist David Brewis. Vor kurzem hat er noch Maximo Park produziert und die waren gerade auf Tour in England und hatten im Vorprogramm eine Band namens Thieleman. Die kommen aus London und veröffentlichen diese Tage ihr Debütalbum, produziert von Bernard Butler. Ich finde die Platte nicht so spannend, wenn man so ein bisschen das Name-Dropping sich anhört, würde man denken, Mensch, könnte was Tolles werden, aber dann doch eher zweite Liga, was die Pop-Affinität hier angeht. Vom Album Breakfast hier Thieleman mit ihrem Track In Your Fur. Teleman hörten wir gerade, eine Band aus London mit dem Track In Your Fur, das Ganze von ihrem Debütalbum Breakfast. Noch so viel Indie-Sounds hier, wie mal etwas elektronisches, Disco-lastiges aus New York mit Hercules and Love Affair vom neuesten Album The Feast of the Broken Heart, hier ihr Track Liberty. Kills and Love Affair hörten wir mit dem Track Liberty. Auf dem neuesten Album The Feast of the Broken Heart gibt es keine neuesten Trends zu hören. Da wird auf keinem feinen Zug aufgesprungen, sondern einfach nur zeitlos gute Disco-Musik gemacht. Die Platte wirklich sehr, sehr hörenswert und sicherlich auch in 10 Jahren noch genauso aktuell wie heutzutage. Donna Regina sind ein Duo aus Köln, bestehend aus Regina, auch Namensgeberin hier sozusagen, und Günther Janssen. Die beiden sind schon seit Jahren verheiratet, machen seit Jahren zusammen Musik und haben vor kurzem ihr 12. Studioalbum veröffentlicht. Holding the Mirror for Sophia Loren heißt dieses. Davon hier der Track In the Company of Friends, Donna Regina. Die Stimme habt ihr hoffentlich erkannt, denke ich mal. Authoritarian Zoo, so ist dieser Track hier von natürlich Guided by Voices von ihrem neuesten Album Cool Planet. Das ist inzwischen 23. reguläre Album dieser Band. Mal so Outtakes, B-Seiten, Compilations etc. nicht mitgezählt. Und das zweite Album, welches Guided by Voices dieses Jahr schon veröffentlichen, also schon irgendwie die hardest working Indie-Band, in diesem Fall aus Dayton, Ohio. Es ist bei weitem nicht das beste Werk von Guided by Voice. Die Songs sind eher durchschnittlich. Allenfalls die ruhigeren Lieder aus der Feder von Tobin Sprout, also dem zweiten Songwriter, sind eigentlich eher die einsamen Höhepunkte auf diesem Album. Nach der Wiedervereinigung in Originalbesetzung vor 2 Jahren gibt es mit dem neuesten Album auch das erste Mal Rotation in der Bandbesetzung. Denn Kevin Fennell, der ehemalige Trommler, hatte im letzten Jahr versucht, das Originalschlagzeug der Band, mit dem so einige große Alben im Studio aufgenommen wurden, bei eBay zu verkaufen für unverschämte 55.000 US-Dollar. Es hat kein einziger Mensch geboten. Robert Pollard, Kopf von Guided by Voices, war ein bisschen vor den Kopf gestoßen in diesem Fall, hat Kevin Fennell rausgeschmissen. Und jetzt gibt es einen neuen Schlagzeuger, der heißt auch Kevin, allerdings Kevin March. Der saß schon mal hinter einem Schlagzeug bei Guided by Voices zwischen 2002 2002 und 2004, also dem letzten Line-Up vor dem damaligen Ende von Guided by Voices und durfte die Launen von Robert Pollard schon mal ertragen. Es bleibt nur das Warten auf ein neues Soloalbum von Herrn Pollard selbst, weil die waren letzter Zeit immer doch ein Tick besser von der Qualität her als der Output von Guided by Voices. Hier noch ein Track vom Album Cool Planet, Song heißt Psychotic Crush. Voices mit Psychotic Crush, der Track, wie gesagt, vom neuesten Album Cool Planet. Und ich bin gespannt, ob Guided by Voices dieses Jahr noch eine Platte, eine dritte veröffentlichen, weil die war eigentlich erst für den Sommer angekündigt und ist dann wirklich doch 2 Monate eher rausgekommen, als anfangs eigentlich gedacht. Wir bleiben ein bisschen bei Psycho, vom Titel her zumindest, und zwar bei Psycho Tropical Berlin. Das ist das Album, der Albumtitel von einer Band aus Frankreich, die sich La Femme nennen, die so ein bisschen New Wave Pop machen, ganz im Stile von Lizarita Mitsu. Suku, gepaart vielleicht mit einigen Ansätzen von Stereolab. Hier kommt der Titeltrack von dieser Band, La Femme. Thank you. Das waren La Femme mit dem gleichnamigen Song La Femme und auf diesem Album hier Psycho Tropical Berlin ist von allem etwas dabei. Ein bisschen Surf, ein bisschen Rockabilly, ein bisschen Psychedelic und vor allen Dingen auch ein bisschen eine Prise New Wave, wie gesagt. Schöne Platte auf jeden Fall. Klingt frisch und klingt null retro, obwohl vielleicht ein bisschen auch retro Sounds dabei sind. Das haben die gut hingekriegt. Letzte Woche wollte ich hier beim Sunday Service das neueste Album von Ray LaMontagne euch vorstellen. Hatte leider die Platte zu Hause auf dem Plattenteller liegen gelassen. Jetzt habe ich sie mitgenommen. Supernova heißt dieses Werk und wir hören hier den Track Lavender. Count 25. No fair. Das war Ray LaMontagne mit dem Track Lavender. Eigentlich heißt er Raymond. Jack LaMontagne kommt aus New Hampshire und hat irgendwann seinen Job in seiner Schuhfabrik an den Nagel gehängt, um Musik zu machen. Das macht er inzwischen sehr erfolgreich. Das neueste Album ist das 5. Supernova heißt es, und da haben viele Leute mitgeholfen. Die bekannteren dürften sein Richard Swift am Schlagzeug und Backing Vocals und Percussions. Und den kennt man als erstmal natürlich als Solomusiker, aber auch als Produzent von vielen, vielen bekannten und auch natürlich unbekannten Bands. Und der bekanntere von den Mitstreitern hier ist Dan Auerbach, Mitglied von den Black Keys natürlich. Der hat hier auch mitgewirkt als Gitarrist, Background-Sänger und so weiter und so fort. Aber natürlich Ray LaMontagne schreibt die Songs, produziert sie zum größten Teil selbst und ist der Kopf von natürlich himself. Und auch von ihm noch ein Track, Pick Up a Gun, Ray LaMontagne. Thank you. Pick Up a Gun, das war Ray LaMontagne. Auf dem neuesten Album Supernova sind einige Tracks manchmal ein bisschen zu kitschig und ein bisschen zu pathetisch produziert. Ansonsten hat er eine tolle Stimme, kriegt das sehr gut hin und da sind wirklich einige richtig gute, sehr, sehr gute Songs drauf. Hier geht's weiter beim Sunday Service mit 100 Waters von ihrem Album The Moon Rang Like a Bell, der Track Animal. Waters hörten wir mit so einem funky 80er Jahre Gesang, wie er wirklich vor 25 Jahren mal ein bisschen angesagt war. Der Track Animal vom neuesten Album The Moon Rang Like a Bell. Meine Klingel klingelte auch gerade und zwar von meinem Handy. Da war der kleine John dran, der ist gerade mal 6 Jahre alt, der Kumpel vom Freund, der Sohn vom Kumpel von mir, und der meinte, ich höre dich gerade im Radio, wo ich dann zu meinte, ja, ich mache euch hier gerade live im Studio Musik. War er ganz erstaunt. Wie, du bist jetzt wirklich gerade im Radio? Das konnte er sich gar nicht vorstellen. Ja, so kann es angehen mit den kleinen Jungs, dass da Leute, die sie kennen, wirklich im Radio hören. Das soll es geben tatsächlich. Ne? Mit Atmosphere geht es weiter. Ganz tolle Platte namens Southsiders, wo ich auch dann auch zwei Tracks von spielen werde. Etwas Hip-Hop-lastig das Ganze. Beide Songs, na, vielleicht auch nicht hintereinander. Erstmal den einen hier, My Lady Got Two Men. Thank you. by telling you I love you. Thank you for making me a part of the puzzle. I imagine it was quite the struggle, but you still found time and taught yourself to juggle. Girl, would you give me a kiss for a fistful of flowers? This could be ours. Girl, would you get rid of that other dude? Cut him loose and kick him to the multitude. I can't picture why you would split your time between I and an additional guy. Seems like more wear than it's worth when you the one that's gotta bear this burden. Give you love and respect, but that other stud got nothing to give but stress. Life is a wifey, shouldn't be so hard, but everyone gotta be who they think they are. Listen, my lady got two men. One's a stranger and the other's a friend. She keeps us both 'cause she needs us. Zigzag back and forth in between us. My lady got two lovers. One for the funk and the other for the comfort. I'm trying to understand, but I gotta figure out which one I am. It's obvious that I'm better than him. If you got any sense, you won't settle for him. We all sacrifice pride for passion. I'm not sure what you're waiting for to happen, but I feel like a doctor, I got a lot of patience. I cooperated with the operation. Complications, observation. Parked in your lot, can I get some validation? I'm just saying, gotta escape from the frustration. Wanna express yourself, make a statement, but I don't expect you to change the arrangement. And the truth is I try to support, but I can't thrive when I'm ignored. And I can see that you don't wanna cut the cord, but there's gotta be something more than this tug of war. Girl, you the shine on the crown, so why you tryna let that clown come around? From now until the universe swallows the earth, I won't pretend that I could follow how it works. Ever since this began, I've been a different man, and then a different man, and then a different man. I wonder who I'm gonna be tonight. Just take our hand and it'll be alright. Come here, my lady got two men. One's a stranger and the other's a friend. She keeps us both 'cause she needs us. Zigzag back and forth in between us. My lady got two lovers. One for the funk and the other for the comfort. I'm trying to understand, but I gotta figure out which one I am. My lady got two men. One's a stranger and the other's a friend. She keeps us both 'cause she needs us. Zigzag back and forth in between us. My lady got two lovers. One for the funk and the other for the comfort. I'm trying to understand, but I gotta figure out that I'm both of them. My Lady Got Two Lovers, der Track hier von Atmosphere, One for the Funk and One for the Comfort. Ja, und welcher von den beiden bin ich denn nun? Das möchte er gerne wissen. In diesem Fall war es der MC Sean Slug Daily zusammen mit dem Produzenten Anthony and Davis, die hier als Atmosphere eine tolle Platte veröffentlicht haben namens Southsiders. Vor allen Dingen textlich nehmen sie sich selbst sehr auf die Schippe und kann man beim Hören richtig ein paar Mal zum Schmunzeln kommen, wenn nicht sogar richtig mal sich ins Fäustchen lachen. Hier noch ein Track von Atmosphere, der heißt Flicker. Escape probably so. I found your tape in my old collection, put it in, pushed play, then I poured a fresh one. I look back with a hesitant laugh, but in reality it's dark down memory ave. All the trials and suffering we shared with each other, a lot of people thought that we were actually brothers. You know me, you know I'm a control freak. Who told you you could die before me? Gone, another dog lost to the wild. I feel like a snot-nosed child. And when I hear your smile, it's outlined in sadness. You poked holes in the magic. You taught jokes to the clowns that never learned how to appreciate the lights before the bulbs burns out. Flicker. One little flicker of light can know. Do I sound frustrated? Probably so. Sometimes I feel guilty I was out on the road. If I'd have seen where it was going, I'd have stopped the whole show. I realize it ain't realistic. I keep trying to make the pieces fit with the info presented. I felt resentment. I held this against myself. I wanna help my friend. It stays in my head that I was on a stage when you were laying in bed. Body was discovered by your own mother. It penetrates my chest. I still taste the regret that I slept through a late night call from your homie. But then I spoke with Sadiq the next morning. And then I smoked 1 million cigarettes. Go figure, maybe I was trying to catch up with you. Flicker. One little flicker of light can raise the dark. One little flicker of light can raise the dark. Yeah, I've been sinking, you already know. Do I look exhausted? Probably so. I don't get much sleep. I'm not sick, I'm fine. I'm just trying to make the most of this limited time. And I'm missing you, but I ain't gonna lie. The distance grew between I and I. And at the end, even though we didn't speak enough, you were easily one of the best people I've loved. And now I'm trying to write a song for a dead songwriter that wrote their own songs about life and death. And every breath is full of self-awareness. Don't ever be afraid to be embarrassed. So I wrote these words to describe what I cry about. But I'm certain if you were here right now, you'd ridicule these lyrics. You'd hate this chorus and probably tell me that the concept is too straightforward. Flicker. One little flicker.